FSK 93 mit der Sendung Die Explosion des globalen Antisemitismus. Antizionismus ohne Israel. Antisemitismus als Antirassismus. Wie kommt es eigentlich? So muss man angesichts des Skandierens von Parolen wie Hamas, Hamas, Juden ins Gas auf Demonstrationen und Fußballplätzen fragen. Der Dreck, den der gemeine Bundesrepublikaner über Israel im Kopf hat, in denselben Kopf. Die Schule erscheint ein Bericht des Tagesspiegels vom 22. Juni 2015 zufolge daran, nicht ganz unbeteiligt zu sein. Dort heißt es: In deutschen Schulbüchern dominiert der Nahostkonflikt. Dass Israel gleichzeitig die einzige funktionierende Demokratie im Nahen Osten ist, komme nicht vor, kritisiert die deutsch-israelische Schulbuchkommission. Schüler in Deutschland lernen Israel als ein kriegsführendes Land im Nahostkonflikt kennen. In ihren Schulbüchern steht die israelisch-palästinensische Konfrontation im Mittelpunkt. Als einzige funktionierende Demokratie im Nahen Osten dagegen komme Israel nicht vor, kritisiert die deutsch-israelische Schulbuchkommission, die nach vierjähriger Arbeit am heutigen Dienstag ihre Empfehlung im Auswärtigen Amt in Berlin vorstellt. Die Kommentare zum Artikel bestätigen die Kritik allemal. Offenkundig machen die Lehrer auch noch die Kinder lernresistent gegen die Korrektur solcher falschen, einseitigen Geschichtsbilder. Und über die so üblichen Ausreden, die Pädagogen dann immer haben, wurde genauso berichtet. Doch inwiefern sind Schulbücher geeignet, ein differenziertes Bild von Geschichte und Gegenwart zu zeichnen, das auch dem israelisch-palästinensischen Konflikt gerecht wird? Angesichts der meist beschränkten Umfangs der Kapitel sei eine adäquate Darstellung des Nahostkonflikts in seiner historischen und politischen Komplexität unmöglich, heißt es. Dies gelinge nur in wenigen Büchern der gymnasialen Oberstufe, etwa in einigen bayerischen Geschichtsbüchern für die 12. Klasse. Gleichzeitig bemühen sich aber die allermeisten Autoren um eine ausgewogene Darstellung. Eine eindeutige Parteinahme für eine der Konfliktparteien wird in der Regel vermieden. Diese ist allerdings dann ja auch gar nicht mehr nötig, wenn die Fakten, die ausschließlich gelehrt werden, sei es entstellt sind oder so selegiert sind, dass sie einseitig die Israelis zu den eigentlichen Tätern machen. Auch die Auswahl wird ja von der Schulkommission dargelegt. Dort heißt es: Allerdings reduzieren vor allem die Schulbücher der Sekundarstufe 1 die historische Komplexität des Nahostkonflikts auf den israelisch-palästinensischen Gegensatz. Schüler verbinden mit Israel eine bellizistische Krisengesellschaft, sagt Simone Lessing, Direktorin des Georg-Eckerts-Instituts für Schulbuchforschung, das die Arbeiterkommission auf deutscher Seite gefördert hat. Dem Bericht zufolge gehen die Autoren von einem gleichberechtigten Anspruch zweier Völker auf ein Territorium aus. Die Kommission fordert auch, der Einfluss der europäischen Mächte seit dem 19. Jahrhundert und regionale Partikularinteressen, etwa der Arabischen Liga, müssten berücksichtigt werden. Wichtig wäre es auch, jüdische Migranten nach Palästina und ihre Aufbauleistung zu würdigen. Das sozialistische Experiment des Kibbutz etwa ist in Schulbüchern kaum noch zu finden, sagt Lessig. Dem wäre ja mit einem Besuch von Israel abzuhelfen, wenn nicht auch da die Antisemiten ihre Finger im Spiel hätten. Auch hier gibt es antizionistische Führungen, die den Besuchern ihre Vorurteile zu bestätigen trachten. Da geht das den Journalisten allerdings auch nicht besser. Nur manche bemerken das überhaupt, wie ein Beispiel zeigt. Matti Friedmann hat dies in einer Selbstkritik für die Medien, die über den Nahostkonflikt berichten, bestätigt. Er schreibt: Des letzten Gaza-Kriegs wurde deutlich, dass einer der wichtigsten Aspekte des mediengesättigten Konflikts zwischen Juden und Arabern am wenigsten thematisiert wird. Die Rolle der Medien selbst. Die westliche Presse ist weniger Beobachter als Teilnehmer des Konflikts. Das hat Konsequenzen für Millionen Menschen, die sich bemühen, die Ereignisse zu verstehen. Auch für die Politiker, die sich auf journalistische Berichte verlassen, um eine Region zu verstehen, in die sie sich ständig, wenn auch ergebnislos, einmischen. Die Medien haben eine grob vereinfachte Geschichte geschaffen, eine moderne Muritat, in der Israels Juden als Exempel moralischen Versagens hingestellt werden. Dieses Muster hat tiefe Wurzeln in der westlichen Kultur. Auf diese Wurzeln in der westlichen Kultur sind wir in vielen Sendungen aus diesem Grunde auch eingegangen. Warum diese ständig ignoriert werden, kann schwerlich mit den Standardausreden erklärt werden, die Journalisten so von sich geben. Und auf die folgende geht Matti Friedmann auch ein. Reporter haben es eilig. Redakteure sind überarbeitet und abgelenkt. Übertreibungen und Auslassungen, heißt es, seien nicht zu vermeiden, wenn man aus einer schwierigen und zuweilen gefährlichen Gegend berichtet. Das habe ich zunächst auch geglaubt. Nach einigen Jahren bei der Associated Press habe ich meine Meinung geändert. Solche Ausreden können nicht erklären, warum es immer die gleichen Übertreibungen sind, immer die gleichen Auslassungen in allen internationalen Medien, und warum die Israel-Story dieser Medien jeden Menschen fremd vorkommt, der den historischen und regionalen Kontext der Ereignisse kennt. Will man die Nachrichten aus Israel verstehen, muss man begreifen, dass man aus den internationalen Medien über Israel sehr wenig, dafür aber sehr viel über Journalisten erfahren kann. Sie bewegen sich in einem bestimmten Milieu, in dem, wie in allen Milieus, eine gewisse Uniformität der Haltungen, des Verhaltens und sogar der Kleidung vorherrscht. Diese Leute kennen sich, treffen sich regelmäßig, tauschen Informationen aus und lesen sich gegenseitig. Das Ring-Zitieren, das dann alle wechselseitig bestätigt, kenne ich auch noch aus dem Wissenschaftsbetrieb. Aber hier ist das Ganze ja, genauer betrachtet, ein organisiertes Unternehmen der Propaganda. Friedmann berichtet über seine Erfahrungen, die auch die ausländischen Aktivisten einschließt, die organisiert anti-israelische Propaganda machen. Ausländische Aktivisten, so schreibt er, sind ein wichtiger Teil der politischen Landschaft. Internationale NGOs und die verschiedenen Unterabteilungen der Vereinten Nationen sind mächtige Spieler, die über Milliarden Dollar und zigtausend ausländische und örtliche Beschäftigte verfügen. Ihre SUVs dominieren ganze Viertel in Ost-Jerusalem. Ihre Spesenrechnungen halten Ramallah über Wasser. Den Journalisten bieten sie soziale Kontakte, Liebespartner und berufliche Alternativen. Was heute wichtiger ist als je zuvor. Da sich viele Zeitungen auflösen und ihre Internetnachfolger mit Peanuts auskommen müssen. Während meiner Arbeit als Journalist erfuhr ich, dass unser Verhältnis zu diesen Gruppen mit Journalismus nichts zu tun hat. Meine Kollegen und ich haben diese Gruppen nicht analysiert, geschweige denn kritisiert. Für viele ausländische Journalisten handelt es sich bei den Mitgliedern der NGOs oder den UN-Agenturen nicht um Objekte der Berichterstattung, sondern um Quellen, ja Freunde, Mitglieder einer inoffiziellen Allianz, die auch die westlichen Diplomaten in Ost-Jerusalem umfasst. Dazu gehören auch einige israelische Menschenrechtsaktivisten, die fast ausschließlich von europäischen Regierungen finanziert werden, und die vielen Palästinenser, die für die palästinensische Autorität, die NGOs und die Vereinigten Nationen arbeiten. Man trifft sich etwa im orientalischen Hof des American Colony Hotel oder bei den Partys am Dachgarten-Swimmingpool des britischen Konsulats. Die meisten Mitglieder dieser Allianz sind Transitpassagiere, Sie kommen irgendwoher, bleiben eine Weile in dieser Subkultur der Heimatlosen und ziehen dann weiter. In diesen Kreisen ist eine Abneigung gegen Israel nicht nur akzeptabel, sondern so etwas wie eine Voraussetzung für eine Mitgliedschaft. Damit meine ich nicht eine kritische Betrachtung israelischer Politik oder der unfähigen Regierung, die gegenwärtig das Land regiert. Ich meine den Glauben, dass die Juden Israels irgendwie alle Übel dieser Welt symbolisieren, insbesondere den Nationalismus, den Militarismus, den Kolonialismus und den Rassismus. Auf welche Organisation treffen dann die Reporter überhaupt, zum Beispiel in den arabisch besetzten Gebieten Palästinas? Friedman beschreibt das so. Die internationalen Organisationen in den palästinensischen Gebieten sind größtenteils Fürsprecher der Palästinenser und ein Großteil der Presse hat ebenfalls diese politische Rolle übernommen. George Orwell kannte das schon. 1946 beschrieb er das Motiv nützlicher Idioten der Kommunisten im journalistischen Geschäft. Man hält das Argument für unwiderlegbar, dass es inopportun wäre oder diesem oder jenem in die Hände spielen würde, wenn man die Wahrheit schriebe. Nur wenige stört die Aussicht, dass die von ihnen gedeckten Lügen eines Tages aus den Zeitungen in die Geschichtsbücher gelangen werden. Geschichten, die für die Palästinenser inopportun wären oder den Israelis in die Hände spielen würden, sind in den Augen der internationalen Medien nicht berichtenswert. So werden wir in Europa informiert. Nicht nur der gemeine Mensch, sondern auch die Politiker. Was passiert denn nun, wenn doch jemand versucht, diese Aktivitäten von NGOs und anderen Aktivisten zu kritisieren? Zur Ehrenrettung für uns Journalisten nehmen wir ein Beispiel, wo das tatsächlich geschah. Friedman berichtet über einen Fall, wo einer der Gründer der NGO doch mal skeptisch wurde, so dass, wie man denken könnte, doch ein großes öffentliches Interesse bestünde. Nach dem Gaza-Krieg 2008-09 wollte ich über die NGO Human Rights Watch schreiben. Deren Arbeit über Israel war gerade vom eigenen Gründer, Robert Bernstein, öffentlich kritisiert worden. Der Nahe Osten wird von autoritären Regimes bevölkert, deren Verhältnis zu den Menschenrechten entsetzlich ist, schrieb Bernstein in der New York Times. Doch habe Human Rights Watch viel öfter Israel wegen Verletzungen des internationalen Rechts kritisiert als irgendein anderes Land der Region. Verglichen damit war mein Artikel eher sanft. Aber ich verstand noch nicht, wie die Dinge hier funktionieren. Die Redakteure bei AP ließen die Geschichte sterben. Wer wundert sich dann noch, dass wir über den Nahen Osten permanent belogen und betrogen werden? Wir wollen heute ja noch einmal über einen Antiziganismus vor dem heutigen Israel sprechen, um noch einmal zu bekräftigen, dass ein bestimmtes Bild, das heute verbreitet ist und sich hartnäckig hält, falsch ist. Wir fanden antizionistische Elemente schon bei Kant, wenn er einen Staat von Händlern für absurd erklärt, ähnliches bei Fichte und Hegel, und dann im Völkischen Beobachter die Serie von Schriften von Alfred Rosenberg zum staatsfeindlichen Zionismus. Die antisemitischen Schriften aus Europa gelangten ja allesamt auch im arabischen Raum und verschmolzen mit den judenfeindlichen Tendenzen, wie wir sie in einer wechselhaften Geschichte des Islams sehen konnten. Der Ursprung liegt im Koran einerseits und im Import des Antisemitismus aus Europa andererseits. Die Vorstellungen, die die Judenfeindschaft heute verstärken, das haben wir gesehen, gründen also in einer weit zurückliegenden Geschichte, die Europas und des Orients, worauf wir mehrmals schon abgehoben haben. Auch die Geschichte des Islams, so haben wir gesehen, hatte ein besonderes Verhältnis zu den Juden hervorgebracht. Da wäre zum einen das rechtliche Verhältnis des Semitums. Juden wurden zusammen mit Mitgliedern anderer monotheistischer Religion allerdings unten in der staatlichen Hierarchie angesiedelt. Diese Stellung von Juden, Christen und anderen Schriftbesitzern bzw. Anhänger einer Offenbarungsreligion unter islamischer Herrschaft ist allerdings noch kein Alleinstellungsmerkmal. Dies hängt zusammen damit, dass Mohammed im Wechsel vom Mekka nach Medina auch zum Oberhaupt eines islamischen Staates und Empfänger von Offenbarungen über Krieg und Frieden wurde, worauf sich ja noch terroristische Krieger wie ISIS heute berufen. War er in Mekka noch von Feinden bedrängt und am Leben bedroht, so wurde in der Medina-Zeit die ganze arabische Halbinsel ihm untertan. Nach seinem Tod wurde ein Gebiet erobert, das von Spanien bis Indien reichte. Anders als beim Christentum, wo Kirche und Staat getrennte Institutionen waren, war beim Islam Umma und Staat identisch. Mit dem Entstehen moderner Staaten in der islamischen Welt wurde allerdings auch dort in Frage gestellt, dass der Prophet überhaupt eine auf ewig unauflösbare Verzahnung von Staat und Religion, Politik und Religion intendierte. Johann Buhmann beschreibt die Situation zur Zeit der Gründung des Islams folgendermaßen. Um die neue Religion nicht nur am Leben zu erhalten, sondern ihre Ausstrahlungskraft zu vermehren, musste Mohammed mit überzeugenden Beweisen für ihre Wahrheit antreten. Diese Beweise fand er bei den Juden und ihrer Geschichte. Je nachdem die Opposition der Mekkaner an Kraft zunahm, suchte Mohammed in der Geschichte des alten Israel nach Zeugnissen für seine eigene Wahrheit. Diese Verfahrensweise leuchtete ihm umso mehr ein, als er in dieser jüdischen Geschichte manche Parallele zu seinem eigenen Zustand fand. In der ersten mekkanischen Periode wurden die Kinder Israels 40 Mal im Koran erwähnt. In der zweiten und dritten Periode treten die aus den Traditionen Israels entlehnten Prophetengeschichten im Koran in den Vordergrund, wobei vor allem drei Themen eine Rolle spielten: die Offenbarung des Gottes Israels, der Auftrag der prophetischen Verkündigung und Gottes Gericht über die Ungläubigen. Obwohl Mohammed Analphabet war, konnte er sich in der Mosesgeschichte recht gut aus, so dass ein guter Teil in den Koran eingebaut wurde. Buhmann betont, Mohammed hat die Mosesgeschichte so gedeutet, dass in ihr seine eigene Rolle und Lage vorgebildet war. Dieser doppelte Aspekt, Fundament der Botschaft des Korans und siegreiche Auseinandersetzung mit den Ungläubigen, die in einem Gericht kulminiert, braucht eine nähere Untersuchung. Zuerst tritt bei dieser Geschichte deutlich zutage, dass der von Mohammed verkündigte Gott auch der Gott Moses ist. Wie in der jüdischen Tradition wird die Besonderheit Gottes in der Auseinandersetzung mit den Gottesvorstellungen Pharaos deutlich. Auf die Frage Pharaos, wer denn sein Herr sei, antwortet Mose mit den Worten: Ich bin Allah, es gibt kein Gott außer mir, diene mir und verrichte meiner Gedenken das Gebet. Moses kann das natürlich nicht gesagt haben, so in dieser Form. Moses werden also die Verkündigungen Mohammeds in den Mund gelegt und sie gewinnen im Koran eine kreative Umgestaltung. Denn er wurde nicht einfach nur Gefangener der jüdischen Überlieferung, sondern machte sich dort selbstständig, wo seine Lage und sein Schicksal es erforderlich machten. Ob aus Interesse oder Unkenntnis, wurde so die mosaische Offenbarung jedenfalls verändert. In Medina waren die Bevölkerung, die Stämme der prophetischen Rolle Mohammeds aufgeschlossener als die Handelsaristokratie Mekkas, da jene sich die Beendigung kriegerischer Auseinandersetzungen durch diese neue Religion versprachen. In Medina gab es auch eine beträchtliche Anzahl von Juden, etwa 10.000, und bildeten eine nicht zu übersehende Macht. Daher konnte und musste Mohammed auf sie zugehen und tat das auch. Er war noch aus der Mekka-Zeit davon überzeugt, dass seine Botschaft keine andere als die der Christen und Juden war, wenn auch sie einen arabischen Charakter angenommen hatte. Aber er stand unter Zugzwang, sofern gegen die Gefahr von außen, den Mekkanern, und von innen, die Stammesfehden, eine lebensfähige Einheit geschaffen werden sollte. Die mit ihm gezogenen Muslime aus Mekka und die überzeugten Muslime Medinas waren die wesentlichen Helfer. Aber auch die Juden waren für ihn ein Kandidat gegen die Ungläubigen, so dass dies in die Gemeindeordnung aufgenommen wurde, dass ihnen, wenn sie folgen, auch geholfen würde. Das hieß aber nicht, dass aus Juden und Muslimen eine monotheistische Religion gemacht werden sollte, sondern ein Angebot in militärischen, politischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten, sich der Gemeinde Mohammeds anzuschließen und den Respekt deren Glaubens, aber unter Erbringung von finanziellen Opfern. Das war kein Vertrag unter Gleichberechtigten, sondern ein Edikt, der die Entscheidungsmacht in den Händen Mohammeds beließ. Aber das war nicht der einzige Punkt. Von Seiten der Juden wollte man Mohammed auch nicht als Prophet in der Tradition des Judentums anerkennen. Nur Abdullah ibn Salam war jemand von Bedeutung, der damals tatsächlich Muslim geworden war. Aber dem sagten die Juden, dass es bei den Arabern keine Prophetie gäbe und der Meister nur ein König sei. Denn nach jüdischer Tradition strebt kein Prophet nach politischer Macht, und dass Mohammed dies tut, beweist, dass er kein Prophet sei. Jesus hatte ja schon die Mehrheit Juden nicht überzeugt. Mohammed hatte sich zwar alle Mühe gegeben, die Juden so zu überzeugen, sich seinem Verein anzuschließen, aber das gelang ihm nicht, weil, so Buhmann, sein Wissen über die tragenden Fundamente des jüdischen Glaubens zu bruchstückhaft war, um die von den Juden gestellten kritischen Fragen verstehen zu können. Auch war seine Verkündigung des islamischen Glaubens zu sehr auf grundsätzliche, monotheistische und ethische Allgemeinheiten beschränkt, um das besondere Anliegen der jüdischen Geschichte und die Erwählung im Bunde mit Gott in seinem Islam berücksichtigen zu können. Abgesehen von den wirtschaftlichen und politischen Spannungen zu den Juden musste es so zu groben Missverständnissen kommen. Unumgänglich war, dass sich in Mohammed eine tiefe Enttäuschung ausbreiten musste, die sich zu einem psychologischen Trauma steigerte. Die Juden wurden von Kronzeugen Gottes und des Islam zu Feinden Gottes. Die nicht mehr zu vermeidende Folge war, dass die Offenbarung des Korans über die Juden in ihr Gegenteil umschlugen. Das hatte auch die Folge, dass nach der Hijra, also dem Übergang von Mekka nach Medina, die Gebetsrichtung von Jerusalem nach der Kaaba in Mekka verlegt wurde. Nachdem die Annäherungsversuche an die Juden nichts brachten und die Zugeständnisse durch Neuinterpretation der Schriften revoziert wurden, rückgängig gemacht wurden. Das ist ja bis heute da ja noch ein Problem, nicht die Betrichtung. Richtung Kaaba hat eigentlich gezeigt, dass Jerusalem von untergeordneter Bedeutung für den Islam war. Das wird dann von manchen radikalen Muslimen dann heute bestritten. Gut, darüber waren die Juden natürlich jetzt erstaunt. Und es gibt die Sure 243 folgende, die diese Juden auffordern, ihr Gesicht beim Gebet gegen Mekka zu wenden. Auch das gemeinsame Fasten wurde zurückgenommen und dem Fasten jeder jüdischer Sinn genommen. Kurz, das Fundament des Glaubens wurde den Juden genommen und dem Islam zugeteilt. Und wir wissen, dass es auch historisch noch zurückprojiziert wurde. Das gab dem Islam eine arabische Dynamik und Richtung, arabische Offenbarung für das bis dahin unwissende arabische Volk. Diese frühe Auseinandersetzung Mohammeds mit den jüdischen Stämmen seiner Zeit wurde zum Modell der Auseinandersetzung von Muslimen und Juden bis heute. Dies reicht, wie wir schon in vorherigen Sendungen dargestellt haben, auch in einen spezifischen islamischen Antisemitismus hinein. Es ist nicht nur das Semitum, sondern auch viele kontingente Umstände, die die Geschichte so dramatisch machten. Denn die alten Texte werden ja auf allen Seiten bis heute gelesen und geheiligt. Dass es auch heute nicht einfach um die Besetzung von Gebieten, in denen die Urbevölkerung vertrieben wurde, geht, wenn Israel gehasst wird, das haben wir von Anfang an immer wieder belegt. Ein Blick in das 19. Jahrhundert zeigt, in was für ein Gebiet die Anhänger des Zionismus einwanderten. Wir holen uns die Belege mal in die Erinnerung zurück. Die britisch-königliche Palästina-Kommission von 1937 hatte das folgendermaßen beschrieben. Das türkische Reich war nach 400-jähriger, also von 1517 bis 1917, über das heilige Land so marode, dass arabische Grundbesitzer aus Ländern wie Syrien, Ägypten, Libanon und so weiter mit Bestechungsgeldern sich riesige Gebiete aneigneten, indem sie die Beduinen und Falachen vertrieben, um diese Böden als Spekulationsobjekte an Juden aus Europa und Amerika verkauften. 1816 beschrieb Buckingham in seiner Reise nach Palästina,

ist so viel wert wie eine ganze Nation. Der Mufti ist Palästina und Palästina ist der Mufti. O Amin, was bist du doch für ein großer, unbeugsamer, großartiger Mann. Hitlers und Mussolinis Niederlage hat dich nicht geschreckt. Was für ein Held, was für ein Wunder von Mann. Wir wollen wissen, was die arabische Jugend, Kabinettsminister, reiche Leute und die Fürsten von Palästina, Syrien, Irak, Tunesien, Marokko und Tripolis tun werden, um dieses Helden würdig zu sein. Ja, dieses Helden, der mit Hilfe Hitlers und Deutschlands ein Empire herausforderte und gegen den Zionismus kämpfte. Deutschland und Hitler sind nicht mehr. Aber Amin al-Husseini wird den Kampf fortsetzen. Das wirkt bis heute weiter und die Saat Hitlers, die von den Muslimbruderschaften importiert wurde, kommt heute wieder als Export des Orients im Abendlande an. Die Exporte des europäischen Antisemitismus in den islamischen Raum begannen bereits im 19. Jahrhundert. Eisenmengers entdecktes Judentum wirkte über arabische Übersetzung von August Rohlings der Talmud-Jude weiter. Hitlers Mein Kampf wurde zuerst teilweise, dann vollständig übersetzt. Wenn heute immer mehr die Rede ist von Antisemitismus der Emigranten, dann darf das nicht wiederum zu einer Ausrede für den hausgemachten Antisemitismus genommen werden, zumal ja auch Elemente davon nur einen Reimport darstellen. Der gescheiterte Versuch Mohammeds, die Juden für den Islam zu gewinnen, hat dafür gesorgt, dass der im christlichen Raum sich entfaltende Antisemitismus überhaupt im Orient Fuß fassen konnte. Und am Beispiel Irans haben wir ja auch gesehen, dass die Nazi-Propaganda Elemente des schiitischen Glaubens nutzten, um Hitler zum wiedergekehrten Imam zu stilisieren. Nicht der berühmte 12. Imam, das hatten wir letztes Mal ausführlich. Das belegt der Bericht des deutschen Botschafters in Teheran, Erwin Ettel, vom Februar 1941, einschlägig. Das sei nochmal zitiert, seit Monaten ist die Gesandtschaft von den verschiedenen Seiten darauf hingewiesen worden, dass im ganzen Lande Geistliche auftreten, die zu den Gläubigen von alten geheimnisvollen Weissagungen und Träumen sprechen, die dahin gedeutet werden, dass in der Gestalt Adolf Hitlers der 12. Imam von Gott auf die Welt gesandt worden ist. Es ist völlig ohne Zutun der Gesandtschaft eine mehr und mehr um sich greifende Propaganda entstanden, die in dem Führer und damit in Deutschland den Retter aus aller Not erblickt. Ein Teheraner Bildverleger hat in seinem Verlage Bilder des Führers, wie auch Alis, des ersten Imams, hergestellt. Monatelang hängen diese großen Bilder rechts und links an der Tür zu seinem Geschäft. Jeder Eingeweihte verstand diese Nebeneinanderdarstellung. Es bedeutet, Ali ist der erste, Adolf Hitler der letzte Imam. Dies wurde von der Nazi-Propaganda über Kurzwellenradio durchaus in den Iran implementiert. Da im schiitischen Glauben der Antisemitismus noch nicht so stark war, wohl auch wegen der anti-aramischen Tendenzen, die im persischen Raum noch heute stark sind. Aber die Nazi-Propaganda hatte Erfolg. Das letzte Mal musste ich ein wenig kürzen, so dass ich das hier an passender Stelle noch nachtragen kann, welchen Erfolg die Nazi-Propaganda nun hatte. Es wurde aus dem Iran gemeldet, dass unter der Bevölkerung Teherans und anderen großen Städten eine wachsende Feindseligkeit gegen Juden sich bemerkbar macht. So ein Bericht des deutschen Nachrichtenbüros vom 2. April 1942. Täglich wurden Juden verprügelt, die sich außerhalb der Ghettomauern zeigen, und sie werden aus dem Staatsdienst entlassen, ihre Häuser mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Nazis bauten also auf der traditionellen, vom Islam vorgegebenen Diskriminierung der Juden auf und steigerten und transformierten diese in ihrem Sinne in Antisemitismus. Dies geschah mit dem zwischen 1939 und 1945 installierten Medium des persischsprachigen Kurzwellensenders. Der Sender Radio Zesen hatte großen Erfolg und war auf öffentlichen Plätzen sehr beliebt. Selbst wenn die Briten persisch sendeten, konnten sie mit dieser beliebten Propaganda nicht wetteifern. Sie sollte bei den Massen nicht den Intellektuellen wirken. Das ging, weil die Sendungen professionell gemacht wurden. Hetzerische Wortbeiträge mit Koransuren und auf die Region abgestimmte Musik und einen professionellen Sprecher, Bahram Shaharok. Auch ging es gegen den Reza Schah, der inzwischen unbeliebt war. Als die sowjetischen und britischen Truppen den Iran besetzten, hatte sich übrigens jemand, der mal von der kürzlich für ihre Verdienste ausgezeichnete Frau Klaasfeld geohrfeigt wurde und als Nazi-Kanzler bezeichnet wurde, also Kurt Georg Kiesinger, sich für die Wiedereinstellung dieses Rundfunksprechers eingesetzt. Kiesinger war nämlich stellvertretender Leiter der Rundfunkpolitischen Anstalt. Nicht nur zur Erinnerung, was für Kanzler wir hier in der Bundesrepublik hatten. Hier haben wir die Ursprünge des Hasses, die nicht in der israelischen Besatzung liegen, die ja anfänglich gar nicht so unbeliebt war, weil sie Vorteile auch für die arabische Bevölkerung bieten und auch heute noch bieten. Denn im Vergleich zu den Diktaturen, die Israel umstellen, geht es auch den sogenannten Palästinensern, wo sie in Einklang mit Israelis leben, wesentlich besser. Und da wären wir jetzt noch bei dem Antirassismus als Antisemitismus oder Antisemitismus als Antirassismus. Nicht besonders perfide sind antisemitische Parolen, wenn sie von Antirassisten geäußert werden, deren Ideologie Antisemitismus, wenn überhaupt, nur als eine Art von Rassismus kennen und Solidarität nur auf tote Juden beziehen. So gab es letztes Jahr eine Solidaritätserklärung einer sogenannten bundesweiten Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und Migrantinnen mit dem Titel »In Solidarität mit den protestierenden Flüchtlingen im 1948 besetzten Palästina«, in der Israel unter dem Vorwand einer Solidaritätserklärung mit protestierenden afrikanischen Flüchtlingen als rassistische Kolonialmacht diffamiert wurde, als zionistisches Projekt, das seine Hand in mehreren bewaffneten Konflikten in Afrika hat. Aber selbst Teile dieser Karawane distanzierten sich von diesem Antisemitismus. So zum Beispiel die Karawane München. Und diese erklärte Folgendes, das ich für zitierfähig halte. Immerhin wird Israel nicht für das, was an anderen Staaten kritisiert wird, mehr kritisiert als diese Staaten. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Nun kurz diese Erklärung zitiert. Sie ist überschrieben zur Solidaritätserklärung der bundesweiten Karawane. Die Karawane München distanziert sich scharf vom Statement der bundesweiten Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und Migrantinnen, welche unter dem Label einer Solidaritätserklärung mit Protesten von Geflüchteten in Israel am 19.01.2014 auf den Internetseiten der bundesweiten Karawane, der Karawane Berlin und The Voice veröffentlicht wurde. Wir halten es für notwendig, angesichts der offen zutage tretenden antisemitischen Denkmuster zu intervenieren. Notwendig, weil es keine Option ist, wegzusehen oder es stillschweigend hinzunehmen, dass sich Gruppen, die sich als antirassistisch verstehen und in antirassistischen Zusammenhängen aktiv sind, antisemitische Argumentationsmuster und Motive propagieren und diesen Vorschub leisten. Mit dem Statement wird der Staat Israel gegründet als Zufluchtsort für Jüdinnen und Juden nach der Shoah, als rassistisch und kolonialistisch diffamiert und sein Existenzrecht negiert. Israel wird konsequent als zionistisches Projekt oder besetztes Palästina bezeichnet und habe seine Hand in mehreren bewaffneten Konflikten. Diese Formulierungen bedienen und verbreiten antisemitische Ressentiments und Verschwörungstheorien und machen den vergangenen wie gegenwärtigen Antisemitismus und die Shoah unsichtbar. Hier werden antisemitische Denkfiguren mit einer antirassistischen und flüchtlingssolidarischen Rhetorik lediglich verschleiert. Es ist kein Zufall, dass in den letzten Jahren es zu einer Zuspitzung der Situation von Flüchtlingen in Israel gekommen ist. Denn mit dem fortschreitenden Verschärfung der Grenzpolitik der EU, vor allem im Mittelmeer, wie auch der zunehmenden Kooperation von nordafrikanischen Staaten wie Libyen und Ägypten, erscheint Israel als nächstes naheliegendes Ziel von Fluchtmigration, vor allem aus Ostafrika. Während wir die derzeitige Regierungspolitik gegenüber Flüchtlingen auch in Israel kritisch sehen und uns mit der Protestbewegung der Flüchtlinge dort solidarisch erklären, so halten wir dennoch fest, der anhaltende Trend zu aufgerüsteten Grenzen, Konstruktion neuer Flüchtlingsgefängnisse und Rechtung von Migrantinnen ist global. Die Situation in Israel kann nur von dem Hintergrund dieser Konstellation betrachtet werden. Wenn sich die Kritik solcher Zustände eines Antisemitismus bedient, hat das mit Antirassismus nicht das Geringste zu tun, im Gegenteil. 30. Januar 2014, also Karawane München, für die Rechte der Flüchtlinge und Migrantinnen. Diese antirassistisch dünkenden Gruppen unterliegen dem in der Linken immer noch vorherrschenden falschen Begriff des Antisemitismus, wobei das Verkennen dessen Charakters wohl mehr einem Interesse an der eigenen Dummheit entspringt und ein interessiertes Missverständnis ist, das den Antisemitismus zwar nicht ignorieren kann, aber ihn gern so begreifen möchte, ohne Konsequenzen aus den gewonnenen Erkenntnissen zu ziehen. Die innerlinke Thematisierung des Antizionismus als geopolitisch reproduzierten Antisemitismus hat bislang nichts an der Feindschaft weiter Teile der Linken gegen Israel ändern können. Es wird allenfalls formelhaft, wenn überhaupt, das Existenzrecht Israels bejaht, um im gleichen Atemzug die Bedingungen dieser Existenz, nämlich dessen militärische Absicherung abzulehnen und obendrein noch Israel als imperialistischen Apartheidstaat zu brandmarken, der das palästinensische Volk unterdrücke und ausbeute. Dabei ist die Redeweise von Existenzrecht, dass jemand Israel gewähren wolle, eine gigantische Unverschämtheit, nämlich sich das Recht auf Leben und Tod des Juden unter den Staaten Israel entscheiden zu dürfen, anzumaßen. Das falsche Bewusstsein, das dem zugrunde liegt, ist der Mangel an Erkenntnis, dass es einen fundamentalen Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus gibt. Insbesondere äußert sich das darin, dass in einigen Diskussionen den Antisemitismus das Phänomen eines Anti-Islamismus zur Seite gestellt wird, mit dem in sich schon sinnlosen Ausdruck Islamophobie, unter dem fast jede Kritik am Islam und dessen politische Praxis subsumiert wird, ja teilweise bereits das Reden über Islam überhaupt. Diese Gleichsetzung mit Rassismus übersieht auch noch, dass der Rassismus, der Einsicht Schmick-Egners zufolge, historisch die Biologisierung von Produktivitätsgefällen darstellt. Daher entsprang dem Gesellschaft den notwendigen Schein kolonialer Praxis, dass die Wertbestimmung kolonialer Arbeitskräfte in Natur aufgelöst wurde und so die kolonialen Arbeitskräfte auf ein quasi tierisches Dasein reduziert wurden. Sie galten als minderwertig und ihre gesellschaftliche Stellung wurde naturalisiert, so als ob die minderwertige Behandlung einer natürlichen Minderwertigkeit entspräche, während auf der anderen Seite die Kolonialisierung der natürlichen Überlegenheit der Europäer entspringe. Der Rassismus ist eine Ideologie der Konkurrenz, dessen Feinderklärung an den anderen die alte Verfolgungspraxis rationalisierte. Der Rassismus sieht am Ausländer gerade nicht das Fremde und Andersartige, sondern eine alte Einsicht Wolfgang Porz zufolge vielmehr die Gleichartigkeit, die Ununterscheidbarkeit der als Subjekte konstituierten Individuen im Prozess der kapitalen Verwertung. In Zeiten des globalen Weltmarktes und seiner Krisen gibt es kein natürliches Kriterium, das einem die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt oder Kapitalmarkt ein Vorrecht zu garantieren scheint. Alex Gruber fasst das Problem folgendermaßen zusammen. Statt nun aber die Willkürlichkeit der rassistischen Zuschreibung als Ausdruck der negativen Vergleichung durch Staat und Kapital zu kritisieren, beteiligt sich der Antirassismus, besonders in seiner ethnopluralistischen Form, an der Verschleierung eben dieses Mechanismus. Die Lüge der kollektiven Verschiedenheit, die ja dem Wunsch des Rassisten entspringt, der tatsächlichen, von der kapitalen Vergesellschaftung gesetzten und exekutierten Gleichheit der Konkurrenten zu entgehen, wird in der Anerkennung der Verschiedenheit der Kulturen affirmiert und bloß gewendet. Ins Positive. Der Multikulturalismus als Resultat eines solchen Antirassismus nimmt den rassistischen Impuls auf, der die Verschiedenheit der Menschen nicht als je individuelle Qualität, sondern als Ausdruck eines je unentrinnbaren Kollektivs behauptet. Wolfgang Porth hatte diese Form von Multikulturalismus einst als Multirassismus verurteilt. Wir hatten dieses Problem auch schon anhand von Sama Manis These diskutiert, dass wir keine fremden Kulturen respektieren sollen, aber auch die eigene nicht. Diese Kritik basiert darauf, dass die Anerkennung der Menschen nicht besondere, nicht im Sinne von besonderen Individuum stattfindet, sondern als bloße Exemplare kulturell abgegrenzter Kollektivsubjekte. Die Einzelnen werden erscheinen entindividualisiert als Repräsentanten fremder Kulturen, deren Kritik per se eine eurozentrische Anmaßung sei. Solcher Antirassismus begreift sich als Sprecher für die anderen und stellt letztlich nur einen invertierten Rassismus dar. Denn auch dieser stellt, wie der positive Rassismus, eine objektive Denkform der kapitalistischen Vergesellschaftung dar, die einer als natürlich imaginierten, unaufkündbaren Zugehörigkeit zum Kollektiv sich einer fiktiven Gemeinschaft der produktiv Tätigen versichern möchte. Der fundamentale Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus, der übersehen wird, ist, wie Clemens Nachtmann in einem Vortrag darstellte, der folgende. So ereignete sich der Rassismus im Rahmen von Vergleichung und Konkurrenz. Während der Antisemitismus sich gegen die durch den Tausch gestiftete Vergleichung der Individuen als kapitale Subjekte wendet, welche er als Verschwörung abstraktifiziert und auf empirische Personen projiziert, die er ohne Rücksicht auf ihre Besonderheiten vernichten möchte. Antisemitismus ist der barbarische Aufstand aller ressentimentgeladenen Opferwütigen, egal wie sehr sich mit welchen rassistischen Vorwänden auch immer sich untereinander selbes ans Leder wollen. Der Antisemitismus tritt also als umfassende Welterklärung auf. Ihre Feindaufklärung ist existenziell, ohne Rücksicht auf individuelle und soziale Eigenschaften von Juden. Das Ressentiment richtet sich gegen deren Existenz, nicht gegen ihre Essenz, also gegen das und nicht gegen das was. Es richtet sich dagegen, dass sie überhaupt existieren und nicht, was sie sind. Wir hatten letztes Mal auf ein Werk hingewiesen von Edward Said, Orientalismus. Das war in diesen antirassistischen Bewegungen von einiger Wirkungsmächtigkeit. Es gibt da richtige Momente an dem Werk, aber auch sehr falsche. Eine Banalität, die Grundlage des Buches von Said ist, hört sich so an. Begonnen hatte ich mit der Annahme, dass der Orient keine simple Naturgegebenheit ist, also genauso wenig einfach da wie der Okzident. Als gleichermaßen geografische wie kulturelle, um nicht zu sagen historische Konstrukte sind auch Gegenden, Regionen, geografische Zonen wie Orient, Okzident bloßes Menschenwerk. Aus dieser ziemlichen Banalität entwirft er nun seine Theorie des Orientalismus. Weil es aus einer Stärke heraus entstand, kann das Wissen über den Orient diesen selbst, den Orientalen und dessen Welt gleichsam erschaffen. Die Erschaffung des Orients ist also ein fremdbestimmtes, imperiales Projekt. Was das eine mit dem anderen, Begriff und Sache, miteinander zu tun haben, muss Said dann überhaupt gar nicht mehr betrachten. Wie er sagt, wir brauchen also gar nicht nach Entsprechungen zwischen den Beschreibungen des Orients und dem Orient selbst zu suchen, jedoch nicht deshalb, weil die Sprache ungenau wäre, sondern weil sie gar keine Genauigkeit anstrebt. Ob jetzt nun die Beschreibungen selbst des orientalischen Diskurses den Tatsachen entspricht, ist dann daher für irrelevant erklärt und muss dann auch gar nicht mehr diskutiert werden. Eine größere Immunisierung gegen Kritik kann man eigentlich nirgendwo ausmachen. Im Grunde genommen betreibt er ja dann eine alternative Rassenkunde, nicht? Und erhält dafür also Beifall der Antirassisten. Er schreibt, drei Dinge haben dazu beigetragen, noch die unverfänglichsten Belange der Araber und des Islam in hochpolitisierte, fast brisante Fragen zu verwandeln. Erstens die westliche Tradition der antiarabischen und israelischen Zionisten mit seinen Auswirkungen auf die Juden, die liberale Kultur und die Gesamtbevölkerung Amerikas. Und drittens das völlige Fehlen einer kulturell verankerten Position, die es ermöglichen würde, für die Araber und den Islam Partei zu ergreifen oder zumindest leidenschaftlich darüber zu diskutieren. Er will also beitragen dazu, dass was man im Westen endlich auch Position für den Islam und die Araber bezieht. Vor allem aber wohl im israelisch-arabischen Konflikt. Dafür braucht er natürlich jetzt einen Weg, Israel zu delegitimieren. Und entwirft da zu diesem Zweck eine semitische Rassentheorie. Denn er schreibt, wie Leon Poljakow gezeigt hat, freilich ohne Hinweis darauf, dass nicht nur Juden, sondern auch die Muslime Semiten sind, dominierte der Arier-Mythos die historische Anthropologie wie auch die Kulturanthropologie auf Kosten der minderen Völker. Was er da in Poljakow hineinliest, kann bei Poljakow gar nicht gestanden haben, weil Poljakow, dieser Antisemitismus-Forscher, diesem Unsinn auch explizit widersprochen hatte. Zum Abschluss für heute zitiere ich dann doch nochmal den Poljakow. Weil wir selbst, so sagen die arabischen Ankläger immer wieder, Semiten sind, können wir unmöglich Antisemiten sein. Dadurch lässt sich ein durch die Hitlerzeit sensibilisiertes Bewusstsein auf Anhieb beeindrucken. Waren doch alle, die das Dritte Reich zu Semiten erklärte, samt und sonders zum Tode verurteilt. Sieht man jedoch genauer hin, dann erweckt diese Behauptung nur den arischen Mythos wieder zum Leben, den die antisemitische Tradition ganz und gar frei erfunden hat. Soll man da wirklich glauben, dass einzig und allein die Araber sich einer Immunität oder gar einer besonderen Allergie gegen den Antisemitismus erfreuen? Es ist schon fast peinlich, sich mit dieser ersten Behauptung auseinanderzusetzen zu müssen. Aber gleichwohl erinnert uns diese alberne Sostise an die Gefahren einer Verbalrhetorik, die sich sehr wohl auch zu anderen Zwecken gebrauchen lässt, gerade in einer Zeit, in der affektiv hochgradig besetzte Begriffe wie Imperialismus, Rassismus und viele andere hoch im Kurs stehen. Said kann sich also erlauben, schamlos zu lügen. Denn wer hat denn schon Poljakow gelesen? Nicht, sind ja solche dicken Bücher. Wir werden noch vieles andere lesen müssen. Und müssen für heute erstmal aufhören und hören noch ein bisschen Vivian Kanner.